Nun, Herr, so weihe selbst das Regiment mit deinem Segen ein, dass alle Bosheit von uns fliehe und die Gerechtigkeit in unseren Hütten blühe, dass deines Vaters reine Same und dein gebenedeiter Name bei uns verherrlicht möge sein.